Erster, die ganze Gruppe schrie laut. Das Volk weinte in dieser Nacht. Zweiter, alle Israeliten beschwerten sich bei Mose und Aaron. Sie sagten, wir hätten in Ägypten sterben sollen. Oder wir hätten hier in der Wüste sterben sollen. Dritter, warum bringt Jahwe uns in dieses Land? Wir werden dort getötet. Unsere Frauen und Kinder werden Feinde nehmen. Sollen wir nicht nach Ägypten zurückgehen? Vierter, sie sagten zueinander, wir wählen einen neuen Führer. Dann gehen wir zurück nach Ägypten. Fünfter, Mose und Aaron fielen vor allen Israeliten auf ihr Gesicht. Sechster, Josua und Kaleb hatten das Land erkundet. Sie zerrissen ihre Kleider. Siebter, sie sagten zu den Israeliten, das Land ist sehr gut. Wir haben es uns angesehen. Achter, wenn Jahwe uns mag, bringt er uns dorthin. Er gibt uns das Land. Es ist ein Land mit viel Milch und Honig. Neunter, lehnt euch nicht gegen Jahwe auf. Habt keine Angst vor den Leuten dort. Wir werden sie besiegen. Ihr Gott ist nicht mit ihnen. Jahwe ist mit uns. Zehnter, die Leute wollten Josua und Kaleb steinigen. Da zeigte sich Jahwes Glanz am Zelt. Alle Israeliten sahen es. Elfter, Jahwe sagte zu Mose, wie lange verachtet mich dieses Volk? Sie glauben mir nicht. Ich habe viele Wunder für sie getan. Zwölfter, ich will sie mit einer Krankheit töten. Ich mache dich zum Vater eines größeren Volkes. 13. Mose sagte zu Jahwe, die Ägypter werden das hören. Du hast dieses Volk aus Ägypten geführt. 14. Die Leute im Land werden es auch hören. Sie wissen, dass du, Jahwe, bei deinem Volk bist. Du zeigst dich ihnen. Deine Wolke ist über ihnen. Am Tag gehst du als Wolke vor ihnen her. In der Nacht gehst du als Feuer vor ihnen her. 15. Wenn du dieses Volk tötest, werden alle Völker reden. Sie haben von dir gehört. 16. Sie werden sagen, Jahwe konnte das Volk nicht ins Land bringen. Er hatte es ihnen versprochen. Darum tötete er sie in der Wüste. 17. Herr, zeige jetzt deine große Macht. Du hast es versprochen. 18. Jahwe wird nicht schnell wütend. Er ist sehr gnädig. Er verzeiht Fehler und Sünden. Aber er bestraft auch. Er bestraft Kinder für die Fehler der Eltern. 19. Verzeih diesem Volk seine Fehler. Tu es wegen deiner großen Gnade. Du hast ihnen schon oft verziehen, seit Ägypten. 20. Jahwe antwortete, ich verzeihe, wie du es wolltest. 21. Aber ich lebe. Die ganze Erde wird meinen Glanz sehen. 22. Alle Männer haben meinen Glanz gesehen. Sie sahen alle Wunder in Ägypten und der Wüste. Aber sie haben mich 10-mal geprüft. Sie haben mir nicht gehorcht. 23. Sie werden das Land nicht sehen. Ich habe es ihren Vätern versprochen. Keiner, der mich verachtet hat, wird es sehen. 24. Aber Kaleb, mein Diener, hatte einen anderen Geist. Er hat mir ganz gehorcht. Ich bringe ihn in das Land. Seine Kinder werden es bekommen. 25. Die Amalekiter und Kanaaniter wohnen im Tal. Morgen dreht ihr um. Geht in die Wüste, zum Schilfmeer. 26. Jahwe sprach zu Mose und Aaron. 27. Wie lange beschwert sich diese schlechte Gruppe über mich? Ich habe gehört, wie die Israeliten sich beschweren. 28. Sag ihnen, ich lebe. Jahwe sagt, ich werde mit euch tun, was ihr gesagt habt. 29. Ihr werdet in dieser Wüste sterben. Alle, die gezählt wurden, sterben. Alle über 20 Jahre, die sich beschwert haben. 30. Keiner von euch kommt in das Land. Ich habe es euch mit einem Eid versprochen. Nur Kaleb und Josua kommen hinein. 31. Eure Kinder, von denen ihr sagtet, Feinde nehmen sie. Ich werde sie in das Land bringen. Sie werden das Land kennenlernen, das ihr nicht wolltet. 32. Aber ihr selbst werdet in dieser Wüste sterben. 33. Eure Söhne werden 40 Jahre in der Wüste leben. Sie werden für eure Fehler bezahlen. Das ist, bis der letzte von euch gestorben ist. 34. Ihr habt das Land 40 Tage erkundet. Für jeden Tag zahlt ihr ein Jahr. Ihr zahlt 40 Jahre für eure Sünden. Dann merkt ihr, was es bedeutet, wenn ich euch verlasse. 35. Ich, Jahwe, habe es gesagt. Ich werde mit dieser schlechten Gruppe so tun. Sie haben sich gegen mich gestellt. Sie werden in dieser Wüste sterben. 36. Mose hatte Männer geschickt, das Land zu erkunden. Sie kamen zurück und erzählten schlechte Dinge. Sie brachten die Leute dazu, sich zu beschweren. 37. Diese Männer, die schlechte Dinge erzählten, starben plötzlich vor Jahwe. 38. Nur Josua und Kaleb blieben am Leben. Sie waren auch zur Erkundung des Landes gegangen. 39. Mose sagte den Israeliten diese Worte. Das Volk wurde sehr traurig. 40. Am nächsten Morgen gingen sie früh auf den Berg. Sie sagten, wir wollen in das Land gehen. Jahwe hat davon gesprochen. Wir haben gesündigt. 41. Mose sagte, warum wollt ihr Jahwes Befehl nicht folgen? Das wird nicht gut gehen. 42. Geht nicht hinauf. Jahwe ist nicht bei euch. Eure Feinde werden euch besiegen. Ihr müsst fliehen. 43. Die Amalekiter und Kanaaniter sind dort. Sie werden euch töten. Ihr habt Jahwe verlassen. Darum ist Jahwe nicht mit euch. 44. Aber sie wollten unbedingt auf den Berg gehen. Jahwes Bundeslade und Mose blieben im Lager. 45. Die Amalekiter und Kanaaniter kamen vom Berg. Sie besiegten die Israeliten. Sie jagten sie bis nach Horma.